twist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie mit dem Charis Arts. Sie erwartet heute ein Mash-Up-Mix. Sie hören schon kein Drum Bass gerade, sondern Broken Beats, Bass werde ich Ihnen spielen die nächsten zwei Stunden. Und die letzte Stunde wie immer Surprise mit mir, dem Charis Arts. Viel Spaß mit der Sendung. Bis später. Ja, die ersten Tracks sind schon gelaufen. Das jetzt von Braxton Warung, The Truth. Davor lief Birdie Bell. Kommt nachher noch ein Remix, Birdie Bell auf Spectral Sound. Weiter geht's gleich mit Dancehall von Bella Boo und Leon Bean Hall, Black Dove, ein Detroit-Künstler, dann der vierte Track. Aber weiter geht's mit The Truth. We'll be right back. liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören gerade im The Charis Arts ist an den Decks. Gerade eine sehr sphärische, ruhige Nummer. Fast experimentell, kann man sagen. Das ist Biosphere 3 von Eero Aka. Danach ist in der Pipeline schon Show My Love von Jadid. The Charis Arts an den Decks. Diesmal der Start mit Breakbeats und Bass-Sound. Und die letzte Stunde Surprise. Und jetzt geht's weiter. Guter Übergang mit Show My Love. Viel Spaß. Thank you. Thank you. Staff. Ja, da ist Carajo, Ende der ersten Stunde. Mitten im Mash-Up-Mix vom Charizards. Jetzt gerade läuft Monster von Goao. Danach kommt Ants Clearly Rushing. Bis um 23 Uhr, viel Spaß! Ja, da ist der Charis Arts. In der Sendung. Oh, red, red. Da läuft Feelings von Bowser FM 3. Das ist der Mashup Bass Breakbeat Mix. Yeah. Schöne Breakbeats. Jo, Ende der ersten Stunde. Ich sag noch ein paar Tracks an, die ich gespielt habe. Vor Feelings, der jetzt gerade läuft, habe ich Kiri Rushing von Ants gespielt. Vor Monster von Guau. Gefolgt von X-Prod, Classical und Party Favor und Dylan und Barrow, Thinking on You. Davor war Fred Again, Cammy Like I Do. Dann hatte ich den Remix von Birdie Bell anfangs der Stunde schon mal gespielt. Das war aber hier der Remix, den ich gespielt habe, von Nick Leon. Muss gerade nachgucken. Davor habe ich hier Rave Bender von Village gespielt. Und Raving Crew von Le Motto. Und Showing My Love von Jadid. Da habe ich die Ansage gemacht. Ziemlich sicher. Schöner Track gewesen. Ich leite jetzt über. Ich mache nochmal einen Setwechsel. Ich spiele die letzte Stunde von dem Breakbeat Mix. Noch ein paar Drum & Bass Tracks. Und die letzte Stunde wie immer Surprise. Jetzt aber genug der Ansage, Feelings, Bowser, wenn Sie Lust haben, auf Twitch Charis Arts sehen Sie Live-Impressionen aus dem Mix, aus dem Studio, mit guter Qualität, direkt vom Mischpult über die Soundkarte ins Internet gestreamt. Und ich sage noch viel Spaß beim Charis Arts. Thank you. thing we do, we have to keep it on a low, you know. Can't say nothing to nobody. Strictly between me and you. Strictly between me and you. Don't say nothing to nobody. Karis Arts im Drum & Bass Head, Hush Hush, Grand MC im Polo & Bryson, bis 22 Uhr jetzt im Set, im Drum & Bass Head, danach Surprise bis 23 Uhr, viel Spaß mit den nächsten Tracks, Hush Hush. Von Bassbär, keiner Kruse. Cooler Produzent, habe ich früher schon in Köln auflegen sehen, der ist mega lang dabei. Toller deutscher Künstler. Mr. One. danach ist schon aufgelegt. Heavy Drop, Akuna und Elfside bis um 22 Uhr Storm Basehead. Weiter geht's mit Mr. Warm. We'll be right back.

Thank you. In der zweiten Stunde gerade läuft Amos, Techstep, Paprika, Dest und danach kommt Traces, Track des Monats, Digital Response. Viel Spaß und dann geht's weiter mit Surprise. Jetzt kommt Track des Monats. Yeah. Track des Monats, aufgelegt vom Charizard, Traces von Digital Response. Genießen Sie die letzten 2 Minuten vom Track. Danach kommt Techno, Heimes. We'll be right back.

New Dawn, Benny L. Und davor lief It's a Jazz Thing von Decline Ergolo. Und die Tracks davor waren Objection Vibe von Waze, habe ich gespielt. Davor Motion, Myth, Wait For Me von Sota, Kimes von Techno, und Track des Monats war von Digital Response Races. Ab Surprise werde ich sanft starten mit ein paar schönen Hausnummern und ein bisschen härter abschließen. Noch die letzten Beats hier von New Dawn, Benny L. im Mix. Und danach geht's weiter im Surprise Mix. Das Ganze ist nachzuhören auf Mixcloud, Songcloud. Würde mich freuen auf Ihren Gästebucheintrag. Ja, viel Spaß noch mit der Sendung. Bis später. Ja, der erste Track ist von Dominic Allbirds Avichrome Remix Album Isolé. Track ist Rauschpecht. Danach kommt Horizon Red und Made by Pete of Crosstown Rebels. Das Label. Noch viel Spaß im Surprise Mix. Caris Arts im Surprise Mix. In der Juni-Ausgabe. Das ist And Me and Black Coffee. The Rapture Port 3. Danach kommt noch ein geiles Ding. Perm for the Planet. Hannes Bieger, im Original Ozora Rucker. Wenn Sie sich freuen, schönes Vocal-Ding. Spiel ein bisschen Uplifting, noch ein paar schöne Tracks. Wenn Sie sich freuen, dem Caris Arts. Place where pure love grows. entities and magic seem to conspire together to create the most perfect, imperfect place. Magical, miracle. Love growing through steel and concrete and broken dreams and bad choices and lifted voices and song to become the strongest. This is a poem for the planet and its people who want to see the planet thrive in peace and not cease. There is a place, an unassuming place, where pure love grows. It grows in spite of and despite despair. In and out of the dark darkness, it grows to bring light, to bring life there. In that place, in that unassuming, sacred place, where pure love grows. There in that place, that unassuming sacred place where pure love grows and all of the deities and magic seem to conspire together to create the most perfect, imperfect place. Magical, miracle. Love growing through steel and concrete and broken dreams and bad choices and lifted voices and song to become the strongest, most purest form. Love, real love, labored on type love, been through some shit type love, almost died type love, all I wanna do is live type love. Absoluter Ohrwurm hier im Surprise Mix. Es läuft gerade Ine Pierre Bushi auf Crosstown Rebels Remix. Absoluter Ohrwurm. Hey Consoleo, habe ich schon vor Jahren auf Vinyl gespielt, jetzt aber hier digital. Viel Spaß mit dem Track. Bringt wirklich Summer Vibes. Muss ich unbedingt lang spielen. Sehr schöner Track, wirklich. Viel Spaß damit. Vuelve, vuelve, compadrita, donde andará. Vuelve, vuelve, tonta, levate, donde hablará. Quiero que las cosas pasen pronto. Detrás del consuelo. Thank you. no me digas nunca. Ay, ay, ay, consuelo, no me digas nunca. Sorry. Minuten. We'll be right back. friends. Faith is sleeping, lovers in the end. Whisper will be go.

Davor lief Higher State of Consciousness, aber im Remix, alter Track von Josh Wink auf Strictly Written, früher in den 90ern, war einer meiner ersten Platten 1995. Immer aktuell, kann man sagen, die alten Hits, aber immer im neuen Gewand hier. Vorhin gespielt im Remix Higher State of Consciousness. Davor war The von Cassie, Berliner Künstlerin, The Get On Down. Und jetzt gleich läuft All That Matters und dann ist er eigentlich schon rum. Bis zur Sommerpause. Ja, vielen Dank, Hensi Zuckert. Versuche, das Ganze online zu stellen, dass Sie es nachhören können. Würde mich freuen über einen Gästebucheintrag hier auf der Seite. Thank you. All I care about is that you're always safe.